Dialog 12. Eine Touristenfahrkarte, bitte. Dialog 12. A tourist ticket, please. Wo kann ich bitte eine Touristenkarte kaufen? Where can I buy a tourist ticket, please? Beim Zeitungshändler. At the newsagents. Guten Tag, haben Sie Touristenfahrkarten? Hello, have you got any tourist tickets? Ja, es gibt Tages- und Wochenkarten. Yes, there are daily and weekly tickets. Sind diese auch gültig für die Dockland Light Railway? Are they valid for the Dockland Light Railway too? Ja. Yes, they are. Sie können den Bus, die U-Bahn und die Dockland Light Railway damit benutzen. You can go by bus, tube and by the Dockland Light Railway with them. Bitte zwei Tageskarten. Two daily tickets, please. Innenraum, Central Area. Ja, nur Zone 1. Yes, just Zone 1. Nützliche Ausdrücke. Mit dem Zug fahren. Going by train. Mit dem Auto fahren. Going by car. Mit dem Taxi fahren. Going by taxi. Mit dem Schiff fahren. Going by ship. Mit der U-Bahn fahren. Going by tube. Or by underground.